Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit DJ Dash. Hypnotized by the lies, 'cause I've been hypnotized by the lies. Spiel. See me through. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Dash. Feel much better. I think I feel. I'm completely positive. I wonder. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Dash. I'm coming. Auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. Just like my bitch. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit

Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Dash.